Kundgabe 4532. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.1.1949. Inanspruchnahme der Kraft aus Gott. Nehmet die Kraft von mir in Anspruch und bereitet euch vor auf ein außergewöhnliches Geschehen, das euch in Kürze überraschen wird. Nur mit meiner Kraft seid ihr fähig, die Prüfungen zu bestehen, die euch daraus erwachsen, dass ihr mein Wort verbreitet als Sendung von oben. Ich stehe euch immer zur Seite. Ich verlasse euch nicht. Doch weltlich werdet ihr keine Stütze finden. Nur geistig strebende Menschen erkennen euch an und suchen euch zu helfen. Doch die Welt hindert sie daran. Die Hilfe aber kommet offensichtlich. Und dann wisset ihr, dass ich am Werk bin, dass ich euch niemals in der Not lasse, so ihr nur mir vertrauet. Und dieses Vertrauen sollet ihr euch aneignen, indem ihr euch versenket in mein Wort, so oft ihr könnt. Euer Glaube wird eine Stärkung erfahren, die ihr nimmermehr gewinnet, so ihr nicht die Kraft des Wortes in Anspruch nehmet. In der Not aber werdet ihr sie spüren, so ihr innig mit mir euch verbindet und niemals das Gefühl des Verlassenseins, der Einsamkeit und Hilflosigkeit haben werdet. Und dann werdet ihr furchtlos Rede stehen, so ihr euch verantworten müsset, und mein Geist wird es euch geben, was ihr reden sollet. Darum erschrecket nicht, wenn sich mein Wort erfüllet an euch, so wie ihr euch für eure geistige Arbeit verantworten sollet, könnet ihr jeglichen Schutzes gewiss sein, selbst wenn euch die Welt drohend gegenübersteht. Nur eines lege ich euch ans Herz, Kraft zu schöpfen aus meinem Wort, bevor der Welt schändliches Wirken beginnt, weil sie die Kraft des Wortes fürchtet, ansonsten sie nicht gegen euch vorgehen würde. Denn die Welt, das heißt Gegnerschaft des Geistes, zeigt sich auch dort, wo sie mich zu vertreten vorgibt. Die Welt ist alles, was gegen mich vorgeht, mein Wort aus der Höhe angreift und also mir entgegenwirket. Dieser Welt aber seid ihr nicht unterlegen, denn sie ist mein Gegner. Folglich stehe ich wider sie und also an eurer Seite. Und mit mir werdet ihr siegen, auch über die stärksten Gegner, und brauchet daher niemanden zu fürchten. So ihr in meinem Namen tätig seid für mich und mein Reich. Amen.